Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen, wie üblich, zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal geht es ums Höhlentauchen mit Torsten Toddy Welde. Bevor es da losgeht, wollte ich aber noch ein paar andere Dinge erwähnen. Zum einen war kürzlich der Martin Rützler vom Radio Mono Podcast bei Nora und mir in Stuttgart und hat 2,5 Stunden mit uns über Omega Tau und über uns geredet. Also wenn euch ein bisschen der Hintergrund von Omega Tau interessiert und vielleicht auch ein bisschen mehr zu Nora und mir, wir sind ja normalerweise im Podcast nicht so als Person präsent, sondern mehr halt eben als der Fragensteller. Naja, da könnt ihr jedenfalls mal reinhören, ist glaube ich ein ganz schönes Gespräch geworden, haben schon ein paar interessant oder schon gutes Feedback bekommen. Des Weiteren haben mich Weini und Johannes vom Der Alltägliche Podcast interviewt zum Thema Interviews. Also so eine, ein bisschen so eine Meta-Geschichte. Die haben in der vorigen Ausgabe ein Buch besprochen, das heißt Interviews führen, und wollten dann danach nochmal ein Follow-up machen, um mit jemandem zu reden, der regelmäßig Interviews führt. Und ich habe ja doch mit meiner SE Radio und Omega Tau Zeit zusammen, weiß ich nicht, 250 Interviews gemacht oder so. Und ja, da waren die der Meinung, ich wäre da jemand, mit dem man da mal reden kann. War ganz interessant, also auch für mich. Ich habe mir erstmal dieses Buch angeguckt, beziehungsweise deren Episode über das Buch gehört und habe da auch nochmal einiges selber gelernt. Und so ein bisschen zu reflektieren, was man eigentlich hier so tut, ist auch mal ganz interessant. Also, dringende Hörempfehlung, auch hier der alltägliche Podcast. Dann wollte ich euch noch auf was hinweisen, was es seit 2013 gibt, aber mir jetzt erst durch einen Tipp im Aviation Extended Podcast untergekommen ist. Und zwar gibt es einen Podcast namens Space Rocket History. Unglaublich cool. Der Mensch, Michael Ennis, der schreibt quasi ein Buch über die Geschichte der Raumfahrt. Kann man anders nicht sagen. Der skriptet jede Episode und liest dann im Prinzip in der Episode vor. Das ist erstmal verdächtig. So Einzelpersonen-Podcasts sind natürlich ja, verdächtig. Ich denke, Dialog oder Gespräch funktioniert besser, aber der macht es wirklich klasse. Er spielt auch jede Menge so Audio-Snippets ein, Original-Recordings aus der Zeit. Er ist jetzt irgendwie bei Episode 78 und ist da im Gemini-Programm angekommen. Ich bin gerade beim Hören bei Episode 25. Ich höre das gerade alles nach. Extrem cool. Und man lernt auch ein bisschen Südstaaten-Akzent aus Amerika. Also ganz dringende Hörempfehlung, wenn euch Raumfahrt interessiert. Also mein derzeit absoluter Favorit, was Podcasts angeht. Gut, aber jetzt zurück zu unserem hier, Omega Tau. Ja, wie schon vorher angekündigt, Höhlentauchen. Mir ist das ganze Thema Tauchen und Höhlentauchen und so über den Weg gelaufen. Ein Bekannter von mir, der Hans Wegener, macht es und hat bei Facebook getwittert und ich habe ihn dann angepingt, ob er nicht Lust hätte, mit mir ein Gespräch aufzunehmen. Und er hat dann gemeint, ja, da gibt es Leute, die das besser können und hat es dann an, hat mich dann an Torsten verwiesen. Und der hat Lust gehabt und wir haben dann ein Gespräch aufgenommen. Und ja, wie üblich, es geht damit los, dass... Mein Name ist Torsten Welde. Ich komme ursprünglich aus dem südbadischen Raum in der Nähe von Freiburg, Offenburg. Und ja, ich habe mit dem Tauchen vor vielen Jahren angefangen. Das war dann 1989. Und die Leidenschaft war von da aus auch schon immer relativ stark. Also ich habe viele verschiedene Filme, Cousteau-Filme gesehen und so weiter. Und das Tauchen hat mich immer fasziniert und habe mich dann auch dementsprechend auch weiterentwickelt im taucherischen Werdegang selbst. Bin dann irgendwann mal auch Instructor geworden, Sporttauchinstructor. Und das habe ich dann auch professionell durchgeführt. So die 90er Jahren hatte ich 3 Tauchbasen in Deutschland, die ich geführt habe, fundiert zu einer großen Basis Mitte der 90er Jahre, Fulltime-Jobs und so weiter. Und parallel habe ich aber mit dem technischen Tauchen angefangen. Das war so 1991, wo das Wort technisches Tauchen erstmal so ein bisschen auf den publiziert wurde und bekannter wurde. Und es ging dann weiter, bis ich Ende der 90er Jahre mit dem Höhlentauchen begonnen habe. Und dann war es um mich geschehen. Also ich musste einfach mehr und mehr tauchen und bin dann auch so weit gegangen, dass ich alle meine Geschäfte verkauft habe, habe mein Bündel gepackt und bin ab nach Mexiko ausgewandert und habe für mehrere Jahre in Mexiko, in Yucatan, auch dort gelebt und gearbeitet als Höhlentauch-Instructor und Guide, Höhlenguide. Und dort ein umfangreiches Wissen im Höhlentauchen mir angeeignet. Und das war dann so ungefähr 2004. Wollte ich eigentlich wieder zurück nach Europa und wollte ein ideales Trainingsgebiet suchen, um weiter natürlich meine Leidenschaft des Höhlentauchens auch zu praktizieren. Und habe dann auf der Insel Sardinien mein Traumgebiet gefunden, türkisblaues Wasser, die ganze Küste ist eine Kalksteinküste mit Hunderten oder gar Tausenden von Höhlensystemen. Mhm. Und das war dann genau meine Idee, hier eine Tauchbasis zu eröffnen auf Sardinien, um dann auch wirklich in Europa professionelle Höhlentauchausbildung auch durchzuführen. Und das mache ich mittlerweile schon seit 10 Jahren jetzt hier auf Sardinien. Mhm. Cool. Du hast gerade schon den Begriff den Begriff technisches Tauchen erwähnt. Da wird sich der ein oder andere sicherlich fragen, was der Begriff bedeutet. Da kommen wir dann nachher im Detail drauf. Mhm. Ich würde bloß vorher nochmal gern ein bisschen das Höhlentauchen nochmal ein bisschen einführen. Erstmal, warum taucht man in Höhlen? Ist das einfach nur cool oder gibt es da auch einen wissenschaftlichen oder erkunderischen Aspekt dabei? Also ich denke, es ist etwas von beidem. Ich denke, jeder Mensch hat so den kleinen Entdecker wahrscheinlich auch intus. Und bei dem einen ist es vielleicht etwas stärker ausgeprägt, bei dem anderen etwas weniger. Aber sich dahin zu wagen, wo noch nie ein Mensch war, oder Dinge zu sehen, wo vielleicht vorher noch niemand da war, ich denke, das liegt so ein bisschen im kleinen Mann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Faszination des Höhlentauchens ist halt einfach, es wurde überall erforscht im Weltall und auf den Bergen, und die höchsten Berge sind erkundet, und man denkt schon an Mars-Explorationen und so weiter. Also ich denke, die Welt ist unterirdisch noch sehr wenig erforscht. Ja. Das heißt, also, es ist auch mit Sicherheit der Drang, einzutauchen in diese unterirdische Welt. Wir haben als Mensch immer wieder Höhlen aufgesucht, und auch heutzutage ist es so, wenn sie wassergefüllt sind, ist es natürlich noch eine extremere Art und Weise, diese zu sehen und zu bestaunen und zu erkunden. Aber ich denke, diese Leidenschaft ist dann, in diese Höhlen einzutauchen, diesen dreidimensionalen Effekt zu erleben, mit der Technik, die es heutzutage schon gibt im Tauchen, kann man einfach Höhlen erforschen. Das ist unglaublich. Und wenn man das einmal gesehen hat, ich glaube, dann ist es wie ein Virus. Man kommt wahrscheinlich nicht mehr davon weg. Das ist wie eine Sucht. Also so geht es mir und so geht es auch vielen anderen, die anfangen. Höhlentauchen wurde in den letzten Jahren immer populärer. Und natürlich auch die Höhlengebiete wurden immer wieder ein bisschen auch vergrößert. Und wie jetzt zum Beispiel hier Sardinien, auch dieses Höhlengebiet, habe ich bekannt gemacht in dieser Welt des Höhlentauchens, und Leute aus ganz Europa kommen hierher, um wirklich in diesen Höhlen zu tauchen. Also ja. Es ist eine besondere Art des Sporttauchens, definitiv. Also ich könnte mir jetzt unter Höhlentauchen 2 Dinge vorstellen. Das eine ist, dass man quasi taucht im Wasser, und dann ist da, ich sage es mal bildlich gesprochen, irgendwo ein Loch in der Wand, und da taucht man dann rein. Das heißt, man beginnt quasi mit Tauchen und geht dann in eine Höhle. Andersrum könnte aber auch sein, man besteigt irgendwo eine Höhle, in der dann irgendwo tief unten Wasser steht, und man steigt dann quasi in der Höhle, die man zunächst mal normal betreten hat, quasi geht man dann ins Tauchen. Mhm. Machst du beides? Ist das das Gleiche? Sind es unterschiedliche Dinge? In welchem Zusammenhang stehen die beiden Spielarten, wenn die überhaupt unterschieden werden? Also ich mache beides. Ich habe ungefähr mit der Speleologie ungefähr vor circa 10 bis 11 Jahren angefangen. Der erste Teil, also das heißt, dass du die Unterwasserhöhle aufsuchst, und zwar direkt, indem du in das Wasser einsteigst und eintauchst, ist, würde ich mal so klassifizieren, als das klassische Sporthöhlentauchen. Das heißt, Höhlentaucher, die jetzt nicht unbedingt ambitioniert sind, mit schwerem Gerät in eine Trockenhöhle einzusteigen, hineinzufahren und dementsprechend diese Transporte zu bewerkstelligen und so weiter, das ist oft mit einem riesen Aufwand und mit viel Energie und auch mit Können natürlich auch verbunden. Ja. Mit Training, mit Schulung, in speziellen Befahrungsschachtechniken und so weiter, die notwendig sind, um das zu machen. Das heißt, viele Leute suchen das wahrscheinlich nicht unbedingt auf. Die sind mit Sicherheit fasziniert von dem, was es möglich ist. Aber der leichtere Einstieg ist doch für die meisten Sporthöhlentaucher genau das, was sie machen wollen. Wollen unter Wasser bleiben, solange wie es geht. Aber trotzdem, die alte Form der Höhlenforschung ist eigentlich das, was du vorher schon genannt hast. Diese Erkundung zuerst in einer trockenen Höhle und man erreichte dann einfach Wasserstellen. Ja. Und wollte diese dann dementsprechend auch erkunden. Und das ist so ein bisschen auch mein Spezialgebiet. Also man nennt diese Art und Weise auch Postsiphon-Tauchgänge oder Postsiphon-Erforschung. Das heißt also, wir haben verschiedene Projekte hier, die ich am Laufen habe, wo ich mit mehreren Speleologen, das heißt also Trockenhöhlenkundler, unterwegs bin, die mir dann helfen mit der Ausrüstung. Das sind teilweise 20, 30, 40, 50 Mann, für verschiedene Projekte. Also das sind dann, da reden wir von 3, 4, 7 Tage Projekte teilweise. In der Höhle dann die Zeit auch? Also nicht unbedingt in der Höhle. Also wir haben jetzt in Kürze ein Projekt am Laufen. Da sind wir ungefähr 12 Stunden bis zu dem weitesten Siphon. Und ich werde dann dort versuchen, weiter zu erforschen. Es geht auf ca. 30, 40 Meter weiter rein. Und wir vermuten eine Verbindung von einem anderen System, das aber einige Kilometer entfernt ist. Okay. Also, das heißt, wir transportieren Materialien rein. Wir bleiben dann ungefähr ca. 4 bis 5 Tage wahrscheinlich in der Höhle drin. Mhm. Und ich werde dann verschiedene Vorstöße dann dementsprechend auch durchführen und versuchen halt, so weit wie es geht, vorwärts zu kommen. Ja. Das heißt, da ist dann tatsächlich dieser explorative Aspekt und nicht in Anführungszeichen nur zum Spaß im Sinne von, boah, sieht cool aus, sondern da geht es dann halt schon auch um Erkundung. Wobei, ich sag mal, ist ja nun nicht so, dass diese Art von Erkundung jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, großen wissenschaftlichen Fortschritt verspricht, sondern da geht es ja auch, wie du gesagt hast, mehr so drum, cool, da war noch niemand, da gehen wir jetzt hin. Genau, ja. Es geht definitiv, ein großer Bereich ist definitiv die Forschung. Das heißt, ich versuche auch einen wissenschaftlichen Hintergrund zu erfüllen. Das heißt, nur ein kleines Beispiel, ein Projekt, was ich hatte, war in einem Höhlensystem bei Locoli. Da hat mich die Gemeinde kontaktiert und eine Speleo-Gruppe, die dort ansässig ist, ob ich nicht die Forschung betreiben würde, auch mit Ihnen zusammen in dem Höhlensystem Locoli. Mhm. Und zwar ging es darum, Wasserressourcen zu finden und auch Wasserproben zu entnehmen. Ja, das heißt, dass die Stadt Locoli hat überlegt, okay, vielleicht steht unter diesem Berg, den wir vor unserer Nase haben, ein riesiges Wasservorkommnis. Und Sardinien leidet halt im Sommer unter starker Dürre. Das heißt, also Wasser ist ein hohes Wertgut. Ja. Und man wusste auch, vielleicht hat man die Möglichkeit, doch dann dementsprechend auch Brunnen zu bohren, ein gewisser Teil des Wassers abzapfen zu können und würde vielleicht die Stadt Locoli versorgen mit Wasser. Und das war zum Beispiel ein Hintergrund, der entscheidend war, auch dort Forschung zu betreiben und zu sehen, ob da auch wirklich was passiert. Ja? Mhm. Ein anderer Punkt auch, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel auch, man findet immer wieder auch mal eigene Spezien. Das heißt also, wir machen dann auch, sobald wir in diesen Höhlen unterwegs sind, laufen wir nicht einfach nur knallhart durch und zerstören alles, sondern passen wirklich auf, wo wir laufen. Weil es ist im Prinzip, taucht man da in Geschichte rein. Ja? Ja. Das heißt, die Höhlen sind uralt. Und natürlich findet man auch immer wieder mal Lebewesen. Und wir nehmen dann auch immer wieder kleine Proben. Das sind oftmals auch Kleinstlebewesen. Und die können auch wieder Aufschlüsse geben über viele andere Dinge, andere Bezüge zu anderen Tierarten, anderen Gattungen etc. etc. Das heißt, also, es hängt alles etwas mit zusammen, wie zum Beispiel jetzt ein Bekannter von mir, Dr. Björn von Reumund, der in London im National Historic Museum arbeitet. Der hat eine Krebsart, die bekannt ist, die nennt sich Remipedie. Und diese Remipedie wurde von ihm auch untersucht, von einem anderen Biologen noch aus den USA. Mhm. Aber er hat festgestellt, dass diese Remipedie, die in den Höhlen, tief in den Höhlen lebt, eine Giftart besitzt, die einzigartig ist in dieser Spezies und auch in dieser Gattung. Und man weiß sehr wenig über dieses Gift selbst. Ja? Das heißt also, was könnte das Gift dann eventuell auch bewirken? Jetzt mal ganz utopisch gesehen, vielleicht ist dieses Gift ein Heilmittel gegen Krebs oder so. Ja, klar. Also alles hängt miteinander zusammen und man darf da, wie gesagt, auch nicht blind reinlaufen, sondern ein wissenschaftlicher Hintergrund ist bei diesen großen Explorationen definitiv immer gegeben. Das heißt, wir arbeiten immer mit Geologen zusammen, mit Hydrologen und je nachdem auch Biologen natürlich. Okay. Ich dachte halt, als ich deine Webseite so ein bisschen angeguckt habe, das ist ja im Endeffekt eine Tauchschule, da kommt dieser Aspekt nicht so deutlich raus. Daher die Frage. Mhm. Ja, also wie gesagt, die meisten Leute, die dann Höhlentauchen wollen, machen das Höhlentauchen für das Erlebnis. Ja. Um dementsprechend auch was zu sehen Klar. und so weiter. Aber die sind oftmals nicht die Leute, die dann von der Speleologie herkommen. Klar, ja. Das heißt, der Hintergrund ist einfach Fun, Spaß haben, das Abenteuer, Höhlentauchen erleben. Aber dann ist auch cool, die kommen wieder gerne zurück, man setzt sich hin, man isst eine Pasta zusammen und hat einen schönen Tag gehabt. Also das ist dann Sporthöhlentauchen. Ich wollte es auch gar nicht bewerten. Also mir war nur der Unterschied irgendwie, ich glaube, dass zwei getrennte Communities sind oder nicht. Lass uns mal über Tauchen allgemein ein bisschen reden. Wir hatten bei Omega Tau vor längerer Zeit schon mal eine Episode jetzt muss ich selber gerade kurz gucken, wie der Mensch geheißen hat. Chatterton, kann das sein? Chatterton, ja. Yeah. Genau, der ist doch der Deep Wreck, der Tiefwrack-Taucher da. Mhm. So Omega Tau 33, da hatte ich dieses Buch Shadow Divers gelesen. Das war extrem cool. Ja. Da haben wir natürlich schon so ein paar Basics zum Thema Tauchen diskutiert. War damals auf Englisch, haben sicherlich auch einige nicht gehört, die jetzt uns jetzt hier zuhören. Insofern sollten wir so ein paar Basics diskutieren. Mhm. Fangen wir mal an mit dem typischen Tauchequipment. Was hat man typischerweise dabei, wenn man tauchen geht, außer Luft? Das ist, glaube ich, klar. Was nimmst du alles mit so typischerweise? Bleiben wir mal beim normalen Tauchen, über das technische Tauchen reden wir dann gleich. Ja, genau. Man besitzt, wie gesagt, eine Tauchflasche. Das heißt, in diese Flasche wird dann, wie gesagt, komprimierte Luft in diese Flasche abgefüllt. Oder halt auch andere Medien, heutzutage sogenannte Nitrox-Gemische. Das heißt also einfach, normale Atemluft wird angereichert mit Sauerstoff. Das heißt, dann reden wir von zum Beispiel 32% oder 36% Anteile des Sauerstoffes im Atemgemisch, um einfach eventuell etwas länger zu bleiben, auch unter Wasser. Ja. Ja? Ansonsten zur Ausrüstung gehört dann, wie gesagt, ein Lungenautomat. Da befindet sich eine erste Stufe. Von dieser ersten Stufe gehen weg eine sogenannte zweite Stufe. Zusätzlich noch eine weitere zweite Stufe, dass im Ausfall dieser zweiten Stufe du dementsprechend auch wechseln kannst auf das sogenannte Oktopus-System. Also gerade einfach auch, wenn was mal was wäre, dass ich dementsprechend auch vorbereitet bin. Mhm. Zusätzlich daran, an diesem Lungenautomat befindet sich in der Regel ein Manometer, das heißt also ein Druckmessgerät, der mir den aktuellen Flaschendruck einfach ganz normal anzeigt, dass ich natürlich dann auch meine Tauchgangsplanung dementsprechend richten kann und weiß, okay, ich sollte normalerweise an der Oberfläche mit meistens so circa 50 Bar noch zurückkommen, bei einem Startdruck von circa so 200 Bar. Ungefähr. 50 Bar ist dann noch eine halbe Stunde oder wie? Ja, das ist je nach Tiefe und je nach dem Taucher selbst. Der eine braucht natürlich weniger Luft, der andere braucht mehr Luft. Auch von der Erfahrung her, das sind unterschiedliche Atemminutenvolumen, die Leute haben. Okay. Aber so ganz grob mal so eine halbe Stunde langt dieses Gas auf jeden Fall mal. An flachen Tiefen 10, 15 Meter, kein Problem. Ja, das Weitere, was man zusätzlich verwendet, sind sogenannte Jackets, Tarier-Jackets, Auftriebskörper. Das heißt also, es sieht aus wie ein Mantel, wenn man den ein bisschen anzieht. Und dann hat man verschiedene Straps dran und Harnisse dran. Zucht sich das so ein bisschen an den Körper ran und die Flasche befindet sich dann auf dem Rücken. Und die Schläuche gehen dann einfach von hinten raus nach vorne zum Taucher, zur Taucherbrust hin, die dann mit verschiedenen Befestigungen angebracht werden. Und an dieser Jacke, an diesem Jacket, da sind dann auch Gewichte dran, sodass du dich austarieren kannst, dass du eben idealerweise genau neutral bist, oder? Mhm. Also heutzutage, es gibt modernere Jackets, die haben solche Tariersysteme integriert. Das heißt, also man kann also dementsprechend einfach Blei hinzufügen und dementsprechend sich austrimmen, sagt man da dazu, ausbalancieren unter Wasser. Das heißt, man kann die einfach zufügen oder es gibt auch sogenannte Bleigurte. Da wird dann dieses Blei dementsprechend auf den Gurt aufgefädelt und man legt ihn dann direkt an auf den Neoprenanzug und dann kommt das Jacket mit dem Tank dann theoretisch mehr oder weniger oben drauf. Das heißt also, die Sauerstoffflasche ist quasi an diesem Jacket befestigt. Das ist quasi der Rucksack mit Sauerstoff oder mit Pressluft. Mit Pressluft, genau, ja. Also rein Sauerstoff verwenden wir nicht, aber so, wie gesagt, mit Pressluft oder angereicherten Atemgemischen. Ja, ich verwechsel das immer. Ich sage da wahrscheinlich öfters noch Sauerstoffflasche, weil wir beim Segelfliegen öfters halt, wenn wir hochfliegen, Sauerstoff mitnehmen. Und da ist es tatsächlich reiner Sauerstoff, weil Luft gibt es ja noch genug. Wir brauchen halt nur zusätzlich eine Anreicherung am Sauerstoffanteil. Klar, und deshalb kommt garantiert noch ein paar Mal diese Verwechslung. Okay. Mhm. Neoprenanzug hast du schon erwähnt, Taucherbrille vermutlich. Taucherbrille, genau. Und dementsprechend auch, je nach Temperatur natürlich auch, wo man sich befindet, gibt es sogenannte Trockentauchanzüge. Mhm. Das heißt also, die schließen dann am Hals und an den Armgelenken komplett ab. Das sind eigentlich komplette wasserdichte Anzüge. Darunter zieht man wie so eine Art Overall an und zieht dann diesen Trockentauchanzug oben drüber. Und man hat dann dementsprechend auch recht warm. Man kann dann auch in kalten Tauchgebieten tauchen, wie zum Beispiel 4 oder 5 Grad kaltes Wasser. Das ist alles möglich mit solchen speziellen Anzügen. Okay, und ich gehe mal davon aus, das ist dann wahrscheinlich so wie bei allen anderen Hobbys, wo man mit Ausrüstung zu tun hat, dass man A, beliebig viel investieren kann und dass man B, als jemand, der das Hobby hat, auch sozusagen sich persönlich unter Druck setzt, immer cooleres Equipment zu kaufen und dann halt hier mal einen warmen Anzug und dann woanders hintauchen geht und ja, so Gadget-Lovers mehr oder weniger. Definitiv. Also das ist wirklich so. Ich meine, heutzutage, der Tauchsport ist ein Breitensport geworden vor vielen, vielen Jahren. Das heißt also, es wird natürlich da auf dem Markt immer viel passieren und immer wird was kommen. Und der eine sucht halt die Fashion hier, der andere da. Also das hört eigentlich in der Regel hört's nie auf. Also ich selbst jetzt bei mir gibt es immer wieder neue Sachen, die ich mir zulege. Und gerade in dem klassischen sogenannten technischen Tauchen, was wir nachher noch beschreiben werden, ist es halt ein Riesenaufwand und eine Riesensparte. Ja. Und natürlich, klar, da geht auch das Geld weg, ja, das ist so. Ja. Wie tief kommt man denn oder darf man als normaler Sporttaucher und wodurch ist das begrenzt? Ist das der Wasserdruck oder? Es ist eigentlich nicht der Wasserdruck. Also es gibt Taucher, die haben mittlerweile, ich glaube, 317 Meter, 321 Meter, sowas um den Dreh, ist, glaube ich, der Weltrekord. Das heißt also, der Wasserdruck ist für uns weniger die Limitation. Es ist einfach auch das Atemgemisch, was du dabei hast. Das heißt also, du kannst jetzt mit Luft nur eine bestimmte Tiefe aufsuchen. Warum? Weil das Problem ist, das liegt im Gasgemisch selbst. Das heißt, du hast einen sogenannten Partialdruck auf den Sauerstoff und Partialdruck auf den Stickstoff etc. Das heißt, ab einer bestimmten Tiefe oder ab einem bestimmten Partialdruck entstehen bestimmte Gefahren. Das heißt, ein Problem könnte zum Beispiel sein bei dem Stickstoff, dass ich eine Stickstoffvergiftung erleiden könnte. Mhm. Das wäre eventuell ein Problem. Ja? Oder beziehungsweise man nennt es auch Narkose. Das heißt, Narkoseeinwirkungen wie, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich mich befinde. Ich habe verschiedene Tunnelblicks und so weiter. Also ich kann vielleicht auch teilweise in eine Starre verfallen. Es gibt da mehrere Gefahrenquellen. Um das zu vermeiden, kann ich zum Beispiel halt Luft nicht für große Tiefen verwenden. Mhm. Und das liegt an dem Stickstoffpartialdruck letztendlich, weil der Sauerstoff ist ja erstmal nicht böse. Genau, in dem Sinne mal nicht böse, wird aber toxisch werden, auch wenn dieser Druck, wie gesagt, erhöht wird oder dieser Partialdruck auf dem Sauerstoff eine bestimmte Grenze überschreiten wird. Ah ja, okay. So ab 1,6 ppo2 wird es dann dementsprechend auch gefährlicher. Das heißt, man muss dann wirklich vorsichtig sein in der Tauchgangsplanung. Und wenn man tiefer gehen möchte, oftmals sind so Sporttauch-Tiefengrenzen meist so auf 40 Meter ungefähr beschränkt. Man weiß natürlich, man kann mit Luft theoretisch schon tiefer gehen, sollte es aber nicht machen. Es gibt weitaus bessere Gasgemische dafür. Aber so sagen wir jetzt mal, in Bereiche von 50, 60 Meter mit Luft ist es noch möglich. Aber dann danach wird es einfach zu toxisch. Das heißt, was man macht, man ersetzt den Stickstoff mit einem sogenannten Heliumgemisch, beziehungsweise mit Heliumanteilen. Und ebenfalls reduziert auch oft dann automatisch den Sauerstoffanteil. Das heißt, es gibt dann spezielle Gemische, die wenig Sauerstoffanteil haben, aber einen höheren Wert des Heliums dementsprechend auch haben. Aber weniger Sauerstoff heißt ja weniger, ja, also ich brauche doch eigentlich Sauerstoff, oder? Darum geht's doch. Also dann fällt ja was. Nee, fällt dir nicht. Also du hast dann, es gibt dann spezielle Computerprogramme, das heißt, wo du alles dann dementsprechend auch nachrechnen kannst. Das heißt, ein Helium wird, beziehungsweise der Stickstoff wird ersetzt durch den Heliumanteil, weil das ist ein sogenanntes Inertgas. Das heißt, eigentlich wird es nicht unbedingt verwendet. Aber man geht dann weg von dem Sauerstoff, weil auch mit dem Helium habe ich die Möglichkeit, in größeren Tiefen nach wie vor weiterzuarbeiten, ohne dass was passiert. Weil der Sauerstoffpartialdruck des O2s wird ja mit der Zeit auch größer und größer und größer. Das heißt also, mein Körper hat die Möglichkeit, dementsprechend auch mit diesem geringeren Sauerstoffanteil zu gehen. Also sprich sozusagen, lass mich es mal so versuchen, die Tatsache, dass wir nicht ersticken, hängt an einem gewissen Partialdruck, den wir brauchen. Korrekt. Und nicht an der Menge im engeren Sinne. Das heißt, wenn wir jetzt tiefer tauchen, wo der Partialdruck steigt aufgrund des größeren Umgebungsdrucks, reicht eine geringere Menge, weil der Partialdruck quasi entgegenkommt. Korrekt. Aha, okay. Das heißt aber doch, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann startet mit dem Tauchen an der Oberfläche, wo ihr den Partialdruck noch nicht habt, dann gibt es doch da zu wenig oder lässt sich da das Gemisch dann verstellen? Nein, das lässt sich in dem Sinne so nicht verstellen. Also das heißt, bei sehr hohen Heliumgemischen und sehr wenigen Anteil am Sauerstoff bestünde die Gefahr, dass ich an der Oberfläche eventuell auch natürlich ein Problem hätte. Das heißt, ich könnte in die Bewusstlosigkeit fallen oder natürlich auch im schlimmsten Falle könnte ich natürlich auch meist dann sterben durch Ertrinken an der Wasseroberfläche. Ja. Oder halt einfach ersticken. Oder ersticken, genau. Das heißt also, du hast definitiv eine Sauerstoffunterversorgung, die sich im Körper nun befindet. Und da muss ich aufpassen, vor allen Dingen Gasgemische, die unter dann, sagen wir mal, 16% fallen werden. Ja. Das heißt, so hohe Gemische, wie zum Beispiel ein 1070, beschreibt dann 10%iger Sauerstoffanteil und ein 70%iger Anteil von Helium. Der Rest sind dann weitere Restgase, die vorhanden sind. Ja. Das heißt, was ich an der Oberfläche machen muss, ich verwende eines der sogenannten Dekompressionsgase, die wiederum einen Sauerstoffanteil bzw. auch einen Heliumanteil haben, aber die meistens dann schon oft höher sind. Das sind meistens so 30-30 Gemische oder dann auch ein Nitrox-Gemisch mit 30, 32, 36%, je nachdem. Und verwende dieses Gas so wie eine Art Travel-Gas. Das heißt also, ich tauche bis zu einer bestimmten Tiefe, wo ich weiß, okay, kein Problem, ab diesem Punkt ist es kein Problem, auf dieses hohe Dreamix zu wechseln, tauche dann dementsprechend weiter, weil natürlich automatisch die Partialdrücke steigend werden mit diesem Gemisch und für mich dann dementsprechend auch wieder lebensfähig sind. Das heißt also, du hast quasi verschiedene Gasgemische dabei. Korrekt. Ich hatte ja vorhin gesagt, Verstellung, das ist dann nicht der Fall, aber du hast dann quasi zwei Flaschen dabei, das eine quasi für die Höhe, für die tiefere Tiefe und das andere für weiter oben. Genau, okay, genau. Alles klar. Mhm. Der Begriff Trimix ist gerade gefallen, nur ich versuche immer Begriffe, die fallen, anzusprechen. Trimix heißt? Also Trimix ist im Prinzip ein Atemgemisch aus drei verschiedenen Gasen. Das heißt also, wie gesagt, ist der Sauerstoff, das ist dann der Helium und das ist dann der Stickstoff. Okay. Gut. Also das ist quasi der Begriff für dieses Anführungszeichen Helium-Tauchen, von dem du geredet hast. Genau. Also Tri, von Tri. Ja, klar. Entsprechend also einfach, wie gesagt, drei Gasgemische, die vorhanden sind, was normalerweise in einer Art in Atemluft weniger hast. Da hast du dann noch so aufgerundet deine 79% oder 78% Stickstoff, 1% sind verschiedene Edelgase und 21% Sauerstoff. Ja. Dekompression hängt damit ja zusammen, oder? Genau. Also und Dekompression generell versteht man ja, dass man beim Auftauchen eben langsam tun muss, damit sich in den verschiedenen Tauchtiefen, ja, wieder was muss da genau passieren? Was muss ich da genau an- oder ausgleichen? Also die Dekompression ist eigentlich eine relativ komplexe Geschichte. Das ist vielleicht in kurzen Worten zusammengefasst. Das heißt, was der Körper besteht aus verschiedenen Kompartimenten, wie zum Beispiel Muskeln, Fasern, Sehnen, das Blut etc., ja, zentrales Nervensystem und so weiter und so fort. Und jedes dieser einzelnen Kompartimente wird sich füllen mit dem Stickstoff. Ja? Mhm. Oder mit dem Helium jetzt zum Beispiel auch. Ne? Das heißt, alles, was es in Erdgas ist, wird der Körper dementsprechend aufnehmen. Man weiß von Versuchen, von Testen und so weiter, von vielen Jahrzehnten wissenschaftlicher Arbeit in der Dekompression, dass der Körper natürlich dann diese verschiedenen Inertgase dementsprechend aufnehmen wird, aber die muss er ja wieder irgendwann mal abgeben. Ja. Wenn er das nicht macht, gerade jetzt speziell auf den Stickstoff zu kommen, kann es sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich diesen überschüssigen Stickstoff im Körper nicht abatmen werde, weil das ist letztendlich der einzigste Weg, wie du diesen Stickstoff wieder rauskriegst, und wenn du direkt zur Oberfläche auftauchen würdest von einem, sagen wir jetzt mal, tieferen Tauchgang wie von 100 Meter, 120 Meter und würdest direkt aufsteigen zur Oberfläche, dann musst du dir das vorstellen wie eine Sektflasche, die du jetzt schüttelst und der Korken platzt und diese Gasblasen sprudeln raus. Ja. Das heißt, mehr oder weniger passiert es auch in deinem Körper, das heißt im Blut und in den verschiedenen Kompartimenten. Die Gefahr besteht, dass Gasblasen sich bilden und blockieren eventuell Blutflüsse und so weiter und geben neurologische Schäden eventuell auch. Ne? Mhm. Und so weiter und so fort. Das heißt also, was du machen musst, ist, dass du anhand von Programmen wissen wir, dass wir mit diesem Atemgemisch oder mit diesen Dekompressionsgasen auf einer bestimmten Tiefe bleiben werden und geben dem Körper die Möglichkeit, das Gas abzuatmen, speziell jetzt das überschüssige Gas, was sich in den Kompartimenten befindet. Okay. Mhm. Das kann auf der einen Seite kann das eine langwierige Prozedur sein, auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel im klassischen Sporttauchbereich, mache ich das oft einfach in 5 bis 8 oder 10 Minuten easy going und dann kann ich automatisch zur Oberfläche aufsteigen. Das heißt also, wenn wir jetzt, also beim Runtergehen hat man das Problem ja erstmal nicht. Mhm. Das heißt, man kann im Prinzip aus dem Boot springen und direkt runtergehen, wo man dann halt hin will. Und man muss dann halt quasi noch genügend Sauerstoff mitbringen, um dann auf dem Rückweg in verschiedenen Höhen dann nochmal 10, 15, 20 Minuten zu verweilen und dann quasi so stufenweise aufzusteigen. Genau, genau. Also da gibt es dann wirklich Tabellen und Formulare. Das heißt, wir tragen dann diese Werte ein. Wir kalkulieren mit den verschiedenen Gemischen das, was wir machen wollen, finden die Zieltiefe heraus oder das Projekt, was wir machen wollen, passen dementsprechend auch dann die idealen Gase für diese Tiefe an und auch berechnen dementsprechend, was können wir mit den Dekompressionsgasen durchführen. Und diese verwenden wir dann. Das heißt also, das Abtauchen ist in der Regel nie ein Problem im Großen und Ganzen, sondern der Rückweg, den muss ich dementsprechend auch akribisch dann durchführen. Das heißt, man hat dann meistens so bestimmte Tiefenbereich von 3-Meter-Schritten, wo ich immer wieder auf 3 Meter hochgehe. Und je höher du kommst, je länger wird dann in der Regel auch diese Wartezeit. Mhm. Und weil natürlich die Partialdrucke fällen, das ist klar, das Gas wird dementsprechend dann auch abgegeben. Und wenn ich das natürlich zu schnell mache, dann habe ich ein Problem mit dieser Gasabgabe. Ja, klar. Deswegen, wie gesagt, muss das im Körper bleiben, es muss in der Zirkulation bleiben, dass diese Gasblasen sich nicht ausperlen können, sondern dass ich das über den Atemkreislauf dementsprechend abgeben kann. Das heißt, der Rückweg ist sozusagen dann immer noch langwierig und langweilig. Genau, genau. Der ist dann meistens so ein bisschen langweiliger und ein bisschen schwieriger dann auch zu machen. Das ist nicht so einfach. Wie meinst du schwieriger? Also schwierige kommt natürlich immer wieder darauf an, weil du hast teilweise natürlich auch immer wieder mit verschiedenen Bedingungen zu rechnen, wie zum Beispiel auch starke Strömungen. Dann hängst du zum Beispiel an einer sogenannten Dekostation in der starken Strömung drin und du weißt, du hast jetzt noch 1,5 Stunden Dekompression vor dir. So lang? Okay. Das kann je nachdem immer wieder mal passieren, ja. Okay, wow. Und weil du gerade sagst Station, das heißt, das Boot schmeißt eine Ankerkette, an der du dich dann festhältst oder so? So ähnlich kannst du das sehen. In der Regel sind es meistens so sogenannte Bars, das heißt also so Grundstangen, okay, die dann zum Beispiel auf 6 Meter, 9 Meter, 12 Meter sind mit einer weiteren Joinline, die weiter nach unten führt, einer Abstiegsleine, die meistens so auf 30, 40 Meter geht, mit einem gewissen Grundgewicht dran. Mhm. Das heißt, auf der Seite hängen dann die Ketten und oben an diesen Ketten sind befestigt große Ballone, sind meistens so richtig orangene oder gelbe große Ballons, um einfach dieses ganze Dekompressionsrig, sagt man da dazu, ja, auch halten zu können. Das heißt, man kann vorher auch verschiedene Dekompressionsgase, je nachdem, an dieses Rig schon befestigen, macht dann dementsprechend den Tauchgang, hat dann weniger an Tanks, die man mitführt und kommt dann dementsprechend wieder zurück zum Rig und kann sich dann etwas komfortabler an diesem Rig zum Beispiel sich festhalten. Oder mit irgendeiner Kette, irgendeinem Karabinerhaken dran festbinden. In der Regel bindet man sich in der Regel nicht fest, sondern man hält sich eigentlich an dieser Stange, okay, wenn was sein sollte oder das Rig wird irgendwo eingehakt oder was auch immer oder am, okay, Boot. Aber das kann man dann zum Beispiel auch lösend machen. Das heißt, dass man eine Leine dann abklippt, die normalerweise zu dem Supportboot oben ist. Ja. Wenn man das abklickt und hat starke Strömung, dann driftet diese Dekorrigstation mit den Tauchern selbst im Wasser. Und das ist natürlich ein Drift, ist eine sehr komfortable Geschichte dann auch. Weil dann bist du mit der Strömung mit, aber du kannst dann ganz locker deine Dekompression durchführen. Und das Supportboot wird dir dann von oben her auch folgen. Ja, ach so, klar, der sieht ja dann diesen Ballon und du musst, genau, quasi dann nicht gegen die nervige Strömung ankämpfen, sondern lässt dich irgendwo hintreiben und das Boot fährt halt hinterher. Genau, genau. Aber so das klingt jetzt schon alles so ein bisschen mehr nach dem Profibereich und nicht nach dem Hobby. Definitiv. Also ja, im Sporttauchbereich ist oftmals, wenn man Abstiege macht, jetzt zum Beispiel mitten im Blauwasser zu einem Wrack zum Beispiel, das auf jetzt, sagen wir mal, 30 Meter, 40 Meter geht, ist oft einfach nur eine Leine vorhanden. Und ja, man kann an diesem Abstiegsseil dementsprechend auch absteigen und aufsteigen und auch da doch dementsprechend seine Sicherheitsstopps oder halt eventuell auch diese leichte Dekompression durchführen. Okay, okay. Ein anderer Aspekt, den ich auch in dem Shadow Divers Buch so mehr oder weniger wahrgenommen habe, ist das Buddy-System, dass man also quasi nicht alleine taucht, sondern immer einen Kollegen dabei hat, um aufeinander aufzupassen. Ist das auch im Hobbybereich üblich? Das ist eigentlich grundsätzlich ist es so üblich. Das heißt, also solche Tauchgänge im Sporttauchbereich oder auch im Höhlenbereich werden in der Regel mit einem Buddy-Team gemacht. Das heißt, okay, also man bespricht den Plan zusammen, man macht den Tauchgang auch zusammen und hat natürlich dann auch im Notfall, wenn irgendwas sein sollte, dementsprechend auch die Möglichkeit, auch Gase zu geben, jemand anders zu überreichen. Und dementsprechend, ja, definitiv ein Sicherheitsaspekt, auf jeden Fall. Mhm. Gehört das dann auch zur Ausbildung? Ich denke mal, da gibt es auch verschiedene Lizenzen und Scheine und tralala, wo man dann im Rahmen der Ausbildung üben muss, dem Buddy dann irgendwie Gase zu übergeben. Oh ja, das ist einer der Hauptbestandteile von den Kursen auch, wo man wirklich auch lernt, okay, was mache ich mit diesen Systemen, wie überreiche ich diese Systeme, wie ist die Handposition, wie ist die Kommunikation, wie kann ich auch zum Beispiel... Ach so, man kann ja nicht reden. Genau, ja. Man hat also man hat Handzeichen, die man dann unter Wasser verwendet und lernt auch diese ganzen Techniken wirklich akribisch, um wirklich für den Notfall vorbereitet zu sein und dann auch wirklich agieren zu können. Okay. Mhm. Ich stelle mir vor, dass das als Neuling, wenn man das Tauchen lernt, sicherlich am Anfang Überwindung kostet, dann unter Wasser den Schlauch aus dem Mund zu nehmen und irgendwie einem Kollege zu geben oder so. Ja, das ist am Anfang definitiv, also gerade die ersten Leute, die da jetzt mal starten und mal so die ersten Atemzüge unter Wasser machen, ist es ja eh schon generell ein Wahnsinnserlebnis, ja, dass man wirklich ja autark unter Wasser sich befinden kann und da mal eine halbe Stunde oder so bleibt. Ne? Ja. Das ist schon verrückt. Und die Scheu ist am Anfang schon ein bisschen gegeben, den Regler natürlich rauszumachen. Mit aber etwas Übung und guter Instruktion und Vertrauen zu deinem Tauchinstruktor ist es in der Regel eigentlich relativ schnell behoben. Und ja, mit der Zeit wird man dann auch vertrauter und lernt dann diese Techniken auch von der Pike auf. Klar. Also ich will jetzt hier nicht zu lang über Ausbildung reden, aber eine Frage haben wir noch. Lernt man dann, wenn man einen Tauchschein macht, erstmal irgendwo im Swimmingpool die Basics oder geht es dann gleich im Meer oder im See los? Was ist da so die typische Karriere eines Anfängers im Tauchen? Es gibt bestimmt Hörer, die jetzt sagen, oh, guck mir mal an, kann mir den einen oder anderen Tipp vielleicht noch bei der Gelegenheit geben. Ja, ja. Also es kommt ein bisschen drauf an, wo man natürlich auch den Kurs macht, zum Beispiel in der Karibik oder jetzt bei uns ist es relativ easy. Das heißt, wir können die ersten Schritte auch theoretisch schon gleich in einem Meer machen. Wir haben jetzt auch ein bisschen den Luxus, dass wir auch einen eigenen Pool zur Verwendung haben. Das heißt, die ersten Tauchgänge sind meistens in einem Pool, was ich persönlich eigentlich eine ganz gute Sache finde, weil man hat einfach Zeit. Es ist brusttiefes Wasser. Man kann die ersten Trainingskills auch durchführen und die ersten Übungen durchführen. Das ist eigentlich eine ideale Lösung. Ja. Das heißt also, man baut den Taucher dementsprechend im Pool auf mit bestimmten Übungen und mit einer bestimmten Anzahl von Tauchgängen, dass man aber dann auch weiter strickt, indem man dann halt dann schon in die reale Unterwasserwelt den Schüler hinführt und dann in so einem sogenannten Confined Water, das heißt also ein begrenztes Freiwasser, auch weitere Übungen dann durchführt und langsam auch diese Unterwasserwelt erkundet mit dem Schüler. Mhm. Und diese Tiefe steigert sich dann auch je nachdem. Also das sind gerade so im Sporttauchbereich sind meistens so Tiefengrenzen so bis circa maximal 18 Meter. Und das ist eigentlich auch ganz gut, um erstmal so Erfahrungen zu sammeln in der Unterwasserwelt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn das nicht gleich zu tief ist. Ja, klar. Ja, logisch. Ich meine, es nimmt einem natürlich auch selber die Scheu, wenn man im Zweifelsfall jederzeit den Kopf wieder rausheben kann. Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen über das technische Tauchen reden. Für mein naives Wahrnehmen heißt technisches Tauchen einfach mehr Equipment. Ja. Weiß nicht, ob das stimmt. Ja, es ist auch schon so, definitiv. Also technisches Tauchen, der Begriff kam so in 89, 90, so diese Jahreszeit, kam so dieses Wort technisches Tauchen so ein bisschen rüber, speziell so ein bisschen von den Amerikanern auch. Technical Diving hat man das auch dann genannt, nennt man das auch. Also im Prinzip ist technisches Tauchen eine erweiterte Art des Sporttauchens. Also es ist nicht unbedingt, darf man vergessen, okay, du hast einen Regler, du hast die Ausrüstung, du hast einfach mehr Ausrüstung dabei, du machst vielleicht tiefere Tauchgänge oder du machst vielleicht Höhlentauchgänge, aber trotzdem befindest du dich unter Wasser, trotzdem hast du selber Atemsysteme auch wie ein Sporttaucher, der ganz normal im Meer taucht oder so. Also da gibt es im Prinzip weniger Unterschied. Aber definitiv diese Technik dann, das heißt also mehr Gase mitzunehmen, mit diesen verschiedenen Geräten umzugehen, wie zum Beispiel Unterwasserscooter oder sogenannte Ribreaver und so weiter, das muss man dann schon erlernen. Das heißt also, das technische Tauchen ist definitiv nicht für den Anfänger gedacht, sondern für Leute, die ambitionierte Sporttaucher sind, die jetzt mal irgendwann mal nach ein paar Jahren merken, oh, jetzt würde ich doch ein bisschen mehr machen, weil ich würde halt doch ein bisschen tiefer gehen, weil das Wrack da unten habe ich noch nie gesehen, das sieht fantastisch aus. Oder halt, wie gesagt, Mensch, solche Höhlenwelten, die würde ich gerne mal sehen und kennenlernen. Und dazu braucht man einfach mehr Ausrüstung und mehr ein technisches Verständnis, wie diese Ausrüstung auch komplett funktioniert, dass es auch natürlich effizient ist. Und dann reden wir eigentlich von diesem klassischen technischen Tauchen. Also alles, was tiefer ist, andere Gase, mehr Ausrüstung, mehr wie ein Tank etc. Und dann geht es eigentlich dann schon los in diese Richtung. Okay, also das, was wir vorhin schon besprochen haben mit Trimix und den verschiedenen Gasen, ist dann, fällt dann schon in das Gebiet technisches Tauchen. Definitiv. Es hat also nichts damit zu tun, ob das jemand jetzt irgendwie beruflich macht, also irgendwelche Leute, die irgendwelche Pipelines reparieren, das ist dann halt, also die nützen möglicherweise Techniken des technischen Tauchens, aber auch ein Hobbytaucher kann technisch tauchen. Korrekt, okay. Genau. Das heißt, also, die eine Sparte nennt sich, ist eigentlich die sogenannte Berufstaucherei. Ja. Das heißt also Leute, die dann wirklich Unterwasserarbeiten durchführen auf Bohrinseln oder Plattformen oder in Häfen und so weiter und so fort. Und in der Regel ist das ein klassisches Berufstauchen. Auch das, was ich eigentlich auch mache oder viele andere Kollegen oder Tauchlehrerkollegen, wir reden schon von der Berufstaucherei. Aber trotzdem ist es anders. Also wie du schon erwähnt hast, also Berufstaucher zu werden, erfordert auch eine jahrelange Ausbildung und Schulung und so weiter. Im Prinzip ist es ein du musst deine Lehre auch durchführen und so weiter. Du wirst staatlich auch geprüft. Bei dieser Art des Tauchens, die wir jetzt durchführen oder lehren, ist es, machst du natürlich auch eine Prüfung, aber die wird jetzt zum Beispiel nicht in dem Sinne staatlich abgenommen, sondern von Verbänden abgenommen. Aber das kann theoretisch jeder Sporttaucher, kann sich weiterentwickeln und kann im Laufe seines taucherischen Laufbahnes definitiv in die Welt des technischen Tauchens kommen, ohne dass er jetzt irgendwie noch auf die Schulung müsste oder selber jenes machen müsste. Ne? Also eine Sache, die ich so wahrnehme, glaube ich, ist, dass natürlich der Hobby- oder Sporttaucher, egal mit welchem Equipment er jetzt taucht, sich natürlich vor allem schöne Gegenden aussucht, wo er auch was sieht. Und der Berufstaucher, der halt muss halt oft irgendwie im dunklen, dreckigen Hafenwasser irgendein Schiff oder sonst was reparieren, der dann vielleicht einfach gar nichts sieht unter Wasser. Also ich denke, vielleicht ist das ein Unterschied, den man, außer dass man halt Geld dafür kriegt. Absolut. Also ich hab mehrere Kollegen, Freunde von mir, die sind Berufstaucher und die schreiben mir immer an und sagen, hey, Todi, wie sieht's aus? Ich komme runter in 2 Wochen oder so. Ich muss unbedingt in die Höhlen oder ich muss unbedingt ins Meer. Ich muss was sehen. Also da sage ich, Jungs, her mit euch, auf geht's. Ja. Schaut euch mal wieder was Schönes an. Ja. Also das passiert immer wieder mal. Ja. Definitiv. Ja. Du hattest gerade den Begriff Rebreather genannt. Da geht es ja also vermutlich darum, dass man die Gase irgendwie recycelt. Das macht irgendwie der Begriff irgendwie klar. Genau, das heißt also ein Ribreaver ist eine spezielle Maschine, die ich nutzen kann, um mein Atemgas, das ich wieder ausstoße, das gebe ich hier normalerweise im normalen Sporttauchen, gebe ich das ja einfach wieder ins Wasser ab. Ja. Und du verlierst natürlich sehr viel an Gasanteile. Das heißt, ich recycle dieses Gas wieder. Das heißt, ich atme das durch einen sogenannten Scrubber, durch einen Behälter, der gefüllt ist mit einem speziellen Atemkalk entnehme dementsprechend auch das Kohlendioxid, was du hast, wird dann doch direkt in diesen Scrubber gebunden. Das heißt, der Sauerstoff wird filtriert, der geht wieder raus. Und ein sogenanntes Diluent wird wieder zugefügt, also mein Atemgemisch wird wieder zugefügt. Und ich kann einfach mit so einem Rebreather sehr lange Tauchgänge durchführen und halt dementsprechend mein Atemgas um ein weiteres vergrößern. Das ist also unglaublich, was man machen kann mit einem Rebreather. Was sind da so die Verhältnisse, wenn du, sagen wir mal, was weiß ich, eine Flasche konstanter Größe mitnimmst, in der ja im einen Fall das komplette Atemgas drin ist und jetzt wahrscheinlich nur der Sauerstoff oder eben das, was du hinzuführen musst, weil der Rest ja recycelt wird. Um wie viel länger kann man da tauchen? Oh, schwierig zu sagen. Aber Also wenn wir zum Beispiel größere Projekte haben und ich gehe mit dem Rib Reaver und würde den Rib Reaver komplett nutzen, also Wasser leisten würde, dann reden wir von wahrscheinlich so 20 bis 30 Gastanks oder so. Also es ist schon eine enorme Menge, die du machen kannst. Du hast halt bestimmte Limits auch mit diesem Rib Reaver. Das heißt, irgendwann ist diese Standzeit von diesem Scrubber irgendwann mal auch fertig. Das liegt meistens so bei den Herstellern bei circa 3 Stunden ja. Aufnahmefähigkeit. Dann natürlich auch der Sauerstoff ist irgendwann mal auch metabolisiert. Das heißt, der Sauerstoff wird immer wieder diesem Gerät zugefügt, dessen, was du als metabolisierst von deinem Körper her, meistens so circa 1,5 Liter bis maximal 2 Liter pro Minute, was du verbrauchst. Mhm. Das heißt also, der Sauerstoff geht natürlich auch mal immer weg, den ich auch theoretisch wieder nachfügen könnte oder separat mitnehmen würde wieder von einem Tank und in die Maschine anstöpsle und nutzen könnte. Aber so meistens diese Scrubbers sind der limitierende Faktor von so einem Rib Reaver. Okay, aber das heißt, ich verstehe dich richtig, dass bei größeren Tauchgängen, über die wir jetzt nachher noch reden werden natürlich, dass da dann üblicherweise vielleicht auch mal irgendwo neue Flaschen vorplatziert werden, sodass du dann einfach die Flasche wechselst, den gleichen Rebreather hast, aber die Flasche halt wechselst und dann quasi deine Ressourcen wieder auffüllst unterwegs. Absolut, absolut. Oder halt dementsprechend auch schon 2 Rebreather-Einsätze für größere Geschichten dann einfach. Wie lang sind dann solche größeren Tauchgänge? Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das macht jetzt ja nichts. Ja. Also es kommt immer drauf an, aber die können schon zwischen 6 und 14, 16 Stunden werden, je nachdem. Okay, wow. Muss man da dann auch mal irgendwie was essen, was trinken aufs Klo? Ja. Also Toilette gibt es da immer wieder mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. Es gibt auch so Imodium, dass man sich zum Beispiel ein bisschen einschmeißen kann, dass man mindestens für den Stuhlgang kontrollieren kann. Ja. Dann gibt es auch zum Beispiel sogenannte Urinalkondome, die man dementsprechend verwendet, um das Urin dementsprechend nach außen hinzuleiten, durch den Trockentauchanzug durch mit speziellen Ventilen und kann dementsprechend seinen Urinalhaushalt auch dementsprechend kontrollieren. Dann haben wir auch oft immer wieder solche Trinkbehälter unter Wasser dabei, die wir dann stationiert haben. Das heißt, wir können unter Wasser mit einem Trinkbeutel, Schlauch dementsprechend einfach Loop raus, also dieses Mundstück raus, den Schlauch rein, ein bisschen was trinken und auch dementsprechend den Flüssigkeitshaushalt so auch kontrollieren. Mhm. Das ist in der Regel eigentlich kein Problem. Okay, wie beim Segelfliegen, diese Urinalkondome kenne ich auch gut. Das gleiche Problem. Genau. Was auch gut ist, wir haben auch immer wieder manchmal auch Lebensmittel, die wir verwenden. Zum Beispiel kann man ganz gut Bananen zum Beispiel auch mal essen oder so Marsbars oder so Riegel generell, so Snackbars, die man unter Wasser einfach öffnet und dementsprechend auch dann mal essen kann. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Also sprich alles, was man sich in den Mund schieben kann und nebenher mit den Lippen quasi abdichten. Ne? Darum geht es eigentlich, oder? Genau, also schnell reinschieben und schnell den Mund schließen und dann kannst du das ein bisschen vermischt mit Wasser natürlich, aber du kannst es schon essen. Das geht dann schon ganz gut. Okay. Kein Problem. Bisschen Übung, aber das geht dann schon. Ja. Ein Hörer hat die Frage gestellt nach Kreislaufgeräten. Das ist das gleiche wie Rebreather, oder? Genau. Und da gibt es auf dem Markt mittlerweile mehrere Systeme, die man kaufen kann, die man erwerben kann. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Rebreathern, die dann natürlich auch einen gewissen Einsatzzweck auch haben. Ja, es gibt Rebreather, die sind eigentlich ideal, auch im Sporttauchbereich. Easy zu handhaben, kein Problem. Die sind vielleicht aber nicht unbedingt geeignet, um dann dementsprechend in Höhlen zu tauchen etc. Ja? Aber das Grundprinzip, mehr oder weniger der Aufbau, diese Rib Reaver sind in der Regel mehr oder weniger alle gleich. Ja. Ja? Was du als beispielhaft, worin würde sich einer unterscheiden, der einfach zu handhaben ist, aber sich für Höhlen nicht eignet? Also was sind da so Unterscheidungskriterien? Es ist ein bisschen schwierig zu erwähnen, aber zum Beispiel es gibt Maschinen, die können dir sämtliche Ausfälle mehr oder weniger auf einem Display anzeigen. Ja? Ja. Das heißt, also du siehst dann, oh, Achtung, PPO2, zu hoher Sauerstoffanteil oder zu niedriger Sauerstoffanteil, etc., etc. Oder die Maschinen starten vielleicht gar nicht, wenn du das und das nicht kontrolliert hast schon vorher. Ja. Das ist für jemanden vielleicht, der noch weniger Erfahrung im Rib Reaver hat und dann dementsprechend auf so ein System steigen möchte, anfangen möchte, vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Geschichte. Ja? Mhm. Ein Rib Reaver, den ich aber einsetzen möchte, speziell in Höhlen oder in tieferen Wracks und so weiter, da muss ich das Grundverständnis des Rib Reaver Tauchens verstanden haben, wissen, was ich da atme, wie handhabe ich diese Maschine, wie stelle ich sie um und so weiter, was mache ich bei bestimmten Fehlerquellen, wenn Wasser reinläuft oder wenn ich merke, ich fühle mich schwindelig und ich habe bestimmte Anzeichen von verschiedenen Symptomen, die passieren könnten durch halt das Gerät halt zum Beispiel den Sauerstoff blockiert oder ständig eindüst mit dem Sauerstoff, dann muss ich einfach mit dieser Maschine umgehen können. Also sprich, was du im Prinzip ja einfach sagst, ist, irgendwie hängt letztendlich dein Leben dran und die Geräte sind halt einfach komplex und je mehr Optionen die vielleicht auch bieten und Varianten, die mir dann erlauben, was weiß ich, tiefer, länger, toller zu tauchen, desto komplexer werden die Geräte und da muss halt die Komplexität des Geräts zur Kompetenz des Benutzers passen. Genau, richtig, genau. Okay. Also Es gibt Standardübungen, die du eigentlich beim Rubber-River-Tauchen lernst und das machst du eigentlich bei diesen Grundkursen und dann entwickelst du dich. Je mehr Stunden du auch mit diesen Rubber-Rivern unter Wasser bist, je mehr Vertrautheit du auch kriegst mit dieser Maschine, je mehr kannst du sie dann auch für bestimmte Einsätze natürlich auch nutzen. Ja? Ja. Und natürlich auch der Aufbau des Rubber-Rivers ist entscheidend, zum Beispiel wie ist die Materialeigenschaft, wie sind die Standzeiten von den Rubber-Rivern, welche Computer, Controller haben die angebracht und so weiter. Und da gibt es auf dem Markt natürlich Unterschiede, wie ein VW Käfer, ja, mit Ferrari zu vergleichen. Das ist im Prinzip mehr oder weniger auch dasselbe. Ne? Ja. Nur zur Orientierung, was kostet so ein Gerät? Das liegt ein guter Rubber-River liegt meistens bei circa ab 5.000 bis 8.000, 9.000 oder hoch zu, ist auch oft nicht unbedingt eine Grenze. Aber so, sag jetzt mal ganz grob zwischen 5.000 und 6.000 Euro und du hast einen guten Rubber-River am Start. Okay. Ein anderer Begriff, der mir über den Weg gelaufen ist, ist Side-Mount. Also Side-Mount ist eigentlich ja ein sehr interessantes Thema. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich da viel getan in diesem Bereich. Und zwar Side-Mounten kommt ursprünglich eigentlich aus England. Und zwar englische Höhlenforscher, die in den 60er Jahren angefangen haben, verschiedene Systeme zu erforschen, zu erkunden, sind hingegangen und haben einfach gemerkt, okay, das ist eine enge Höhle, da komme ich mit einem normalen Tauchgerät oder Rückengerät auf keinen Fall durch. Das heißt, die haben dann kleine Tanks verwendet und haben die an der Seite angebracht, das Tauchen. Das heißt, um das Profil einfach sehr flach zu machen. Ah, okay. Und dann sind die dementsprechend, haben die Vorstöße gemacht und konnten hinten raus wieder weiter erforschen und forschen und forschen. Und dann ist dieser Begriff Side-Mount entstanden. Das heißt, also das eine ist das klassische Back-Mount, was man sagt, also das Rückengerät. Und beim Side-Mounten sind es einfach die Tanks auf die Seite zu platzieren. Okay, also sprich, wie soll ich mal sagen, eigentlich klingt es jetzt nach nützlich, aber nicht besonders. Also ich meine, ja, kann man machen, ist nützlich, aber ist jetzt nichts irgendwie, steckt nichts Großes dahinter. Oder gibt es da irgendwas zu beachten? Also. Oh ja, eigentlich schon. Also es ist für mich persönlich, ich bin leidenschaftlicher Seilmann-Taucher, habe auch ein eigenes Seilmann-System und auch eine Konfigurationsart entwickelt über viele Jahre hinweg. Ich tauche mittlerweile seit 16 Jahren Seilmann. Und ich habe einfach gemerkt, wow, es gibt das Tauchgefühl, das du mit einem Seilmann-System hast, ist um einiges besser wie mit einem Rückengerät. Ja? Weil du kannst dich einfach viel freier unter Wasser dich bewegen. Das heißt, du kommst mehr ein bisschen einem Fisch gleich. Das heißt, du kannst dich um die eigene Körperachse drehen, ohne dass du da irgendwelche Probleme hast mit dem Bleigurt und Sell und jenes. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß. Also es ist eine, ich würde sagen, ja, eine freiere Art des Sport- oder des Gerätetauchens, definitiv. Okay. Man hat Möglichkeiten, die Tanks visuell zu kontrollieren, ob irgendwelche Probleme sind oder nicht. Man kann Tanks bewegen, um in Höhlen dementsprechend auch kleinere Passagen zu tauchen, um hinten vielleicht auch wieder in große Passagen zu kommen, um diese wunderschöne Welt dann auch dementsprechend auch so zu sehen. Okay. Und Side-Mount bietet da einfach viel mehr Möglichkeiten. Okay. Übrigens, wenn man bei Google Side-Mount eingibt, dann schlägt er dir automatisch als nächstes Wort, das man eingeben könnte, Toddy vor. Also du musst wohl da irgendwie tatsächlich irgendwie wichtig sein in der Hinsicht. Ich habe das gerade schön ein Bild gegoogelt nebenher, das besser mir vorstellen zu können. Das heißt aber, Side-Mount heißt dann eben auch, dass die Flaschen gegebenenfalls auch einfach ein bisschen flexibler positioniert sind, dass man sie auch mal vor sich herschieben kann oder zur Seite. Genau, und so weiter. Genau. Okay, alles klar. Ja. Wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich diese Side-Mount auf eine bestimmte Art und Weise konfiguriert und nutze diese auch und lehre dies auch mit meinen Schülern. Und in den letzten, sagen wir mal so, 3 oder 4 Jahren ist dann auch so ein bisschen der Begriff gekommen von dem Toddy Style, das heißt also eine Konfigurationsart, die ich entwickelt habe und ich halt einfach mehr oder weniger so aus Spaß raus, hey Leute, das ist das, was ich tauche, das ist das, was ich machen werde Und die Leute haben es einfach total begeistert aufgenommen und gesehen, wie es funktioniert, wie man es verwenden kann und so weiter. Ja. Und dann hat sich das eigentlich automatisch weiterentwickelt. Und jetzt ist der Begriff ein bisschen auch da und Leute verstehen das System auch und nutzen dieses Tolly-Style-System auch mittlerweile in ihren Tauchgängen, haben Schulungen darauf und so weiter. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird noch einiges mehr passieren. Ja, definitiv. Okay. Müssen wir dann entsprechend verlinken. Eine Frage noch, bevor wir dann doch wieder etwas konkret aufs Höhlentauchen kommen. Wir haben vorhin darüber geredet, dass man unter Wasser natürlich nicht miteinander reden kann und dass man viel über Handzeichen macht. Ich kann mir aber vorstellen, bei etwas ernsthafteren Tauchgängen wäre es dann doch ganz nützlich, wenn man redet. Gibt es da sowas wie Funk oder? Ich meine, Wasser unter Wasser überträgt den Schall ja eigentlich schon ganz gut. Also wenn man da irgendwie so eine Art Wasser, so wie U-Boote, ne? So Ping-mäßig, ja, gibt es ja da irgendwas? Also es gibt Kommunikationsgeräte, von verschiedenen Herstellern, wo man auch dementsprechend auch so mit einer direkten Verbindung zur Oberfläche auch dementsprechend auch sich unter Wasser verständigen kann. Ja? Ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das wird zum Beispiel, man sieht es oft so in Reality-Shows oder in so Dokumentationen und so weiter, wo die Taucher dann die Haie etwas erklären und ihr Verhalten und Sell und jenes. Und der Biologe hat dann, wie gesagt, so einen Helm auf, so eine Maske auf, dementsprechend, wo er rein sprechen kann und per Funk dann wird es dann dementsprechend übertragen. Das ist, glaube ich, eine nette Art und Weise, aber unter Wasser, jetzt speziell für dessen, was wir machen oder sowas, glaube ich, dass es nie irgendwie so voranschreiten wird und auch so ein Standard wird, weil das Schöne beim Tauchen ist halt wirklich auch die Ruhe selbst und man hat einfach mal, ja, man muss nicht ständig zuhören, was die anderen sprechen, sondern man hat einfach mal auch für sich selber seine eigene Ruhe. Und ich glaube, das ist das, was das Tauchen auch letztendlich auch ausmacht, diese Stille, diese Ruhe und dieser Genuss, dass man einfach mal zwei Stunden mal niemand zuhören muss. Okay. Aber technisch gesehen, gerade natürlich für die Berufstaucher, also Kollegen von mir, was ich dir schon beschrieben habe, ja, die verwenden das sehr oft natürlich und für die ist es natürlich ein Muss, weil die müssen natürlich dann dementsprechend mit diesen Systemen arbeiten, um klarzukommen, was die da machen und ja, das ist diese Oberflächenverbindung natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Okay, haben wir irgendwas Tauchen, Grundlagen allgemein vergessen? Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen müssen, bevor wir dann wieder aufs Höhlentauchen kommen? Nee, ich glaube nicht. Ich denke, alles soweit okay. Okay, also dann reden wir ein bisschen über das Höhlentauchen. Surprise, surprise. ja, ich glaube, warum man das macht, das hast du vorher schon erwähnt. Also zum einen ist es da unten sicher optisch cool. Es hat sicherlich den Aspekt, zumindest für sich selber neue Dinge zu entdecken. Ob man dann da der erste Mensch ist, nochmal eine andere Frage. Mhm. Sind das so die Themen hauptsächlich? Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, wenn man einmal wirklich so eine Höhle betaucht hat und dann, es lässt einen nicht mehr los. Ja. Weil wir Menschen, wir sind in Höhlen aufgewachsen letztendlich. Ja. Zwar, okay, jetzt wird es grundlegend. Ja, das ist, für uns waren Höhlen immer eine Zufluchtsstätte, ja, ein Schutz etc. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch in uns Menschen steckt natürlich, ja, auch ja, ein bisschen. Das heißt also, vielleicht ein bisschen zurück zum Basic oder keine Ahnung, man verschwindet irgendwie in so einem Loch drin und ja, das ist schon eine sehr spezielle Art und Weise des Tauchens und erfährt auch immer größere Beliebtheit. Also ich merke das auch hier bei uns an den Kursen und so weiter, also diese Popularität, ja, des Höhlentauchens, des Sporthöhlentauchens ist definitiv da. Also ja, der Mensch möchte das aufsuchen, ja. Was ist also beachten, ist das einfach nur normal tauchen und man muss gucken, dass man sich den Kopf nicht anstößt? Oder was ist da anders? Also anders, es ist natürlich gegenüber dem klassischen Sporttauchen, sage ich jetzt einfach mal dazu, das du draußen hast, du hast mehr oder weniger dieselben Ausrüstungen ein bisschen. Ja, du hast ein paar Sachen mehr dabei, aber du hast am Ende hast du einen Tank und du hast einen Regler, aus dem du atmest und dann gehst du da rein. Das heißt, mal ganz grob ausgedrückt. Das heißt, das Eintauchen rein und raus ist eigentlich kein Problem und könnte theoretisch jeder Sporttaucher schaffen. Das ja, ist kein Thema. Ja? Aber es gibt halt doch ganz andere Dinge, die zu berücksichtigen sind beim Höhlentauchen. Das ist zum Beispiel halt, wie gesagt, wir transportieren immer zwei getrennte Systeme mit uns, Atemsysteme mit uns. Das heißt, ob das jetzt ein Rückengerät ist, zwei Tanks nebeneinander mit einer Brücke verbunden, die du aber jedoch absperren kannst, mhm, oder auch Side-Mount-Tanks verwendest, also die auch wieder separat sind oder halt ein Backmount-System mit einer sogenannten Stage mitführst, also wieder ein weiterer Tank, um einfach auch weiter zu penetrieren und auch mehr Sicherheit zu geben, in dessen, dass du einfach Gas zur Verfügung hast. Also da geht es um zwei Aspekte. Da geht es einfach um mehr Gas, dass du länger tauchen kannst und um Redundanz, falls ein System ausfällt. Absolut. Also die Redundanz ist sehr, sehr wichtig. Und was du jetzt zum Beispiel halt einfach beachten musst, ist, dass du, wir verwenden beim Höhlentauchen immer sogenannte Führungsleinen. Mhm. Das heißt also, wir tauchen an schon vorhandenen Leinen, die meistens schon gelegt werden von den Explorern, von den Forschern, und lehren den Schüler, dem angehenden Höhlentaucher, wie handhabst du das Tauchen an dieser Leine? Was ist zu beachten? Vor allen Dingen auch, wenn vielleicht auch Situationen kommen wie, plötzlich fällt das Licht aus, okay? Oder du hast kein Gas mehr zur Verfügung. Wie gehe ich dann unter sogenannte Luftteilung mit meinem Tauchpartner? Und wenn dann noch das Licht ausfällt, wie gehe ich dann noch auch mit einem Tauchpartner an die Leine ran und würde theoretisch blind aus der Höhle austauchen mit einer speziellen Kommunikationsart und würde so überleben und aus der Höhle rauskommen? Ja, okay. Panikvermeidung, denke ich, ist da wichtig. Absolut, absolut. Also vor allem, was ich gelesen habe, auch in Shadow Divers, ne, das Buch muss sowieso jetzt, haben sie ja mitgekriegt, muss jeder lesen oder hören. Ich habe es gehört damals. Ja. Bei Audible gibt es einen guten Leser auch. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Man muss halt unbedingt auch Panik und Hektik vermeiden, weil wenn du in Panik fällst, dann atmest du schneller, brauchst mehr Sauerstoff und machst das Ganze noch schlimmer. Ne? Korrekt, korrekt. Das ist sehr wichtig. Das ist, was du zum Beispiel auch in den Höhlentauchkursen. Diese Kurse sind definitiv stressorientierte Kurse. Das heißt also, unsere Aufgabe als Höhlentauchinstruktor, Höhlentauchlehrer ist, dass wir die Leute prüfen, sind sie denn überhaupt auch in der Lage, in diese Höhle einzutauchen? Ja. Das heißt, wir machen schon im Open Water, das heißt, da, wo wir immer die Möglichkeit haben, auszusteigen, machen wir richtig Stress mit den Leuten. Das heißt, wir zeigen denen Techniken, aber bringen sie auch an ihre Limits. Das heißt, nur um ihnen zu helfen. Das heißt, zu sehen, sind sie auch in der Lage, bei einer Stresssituation nicht gleich den Kopf zu verlieren und Dinge zu tun, die lebensgefährlich werden, sondern entwickelt er auch eine Art Selbstschutz und auch ein Stresslevel, was er kontrollieren kann, um auch wirklich in diesen Gefahrensituationen auch dementsprechend agieren zu können. Unsere Aufgabe ist, wie gesagt, das zu fördern und das dem Schüler beizubringen. Ja, wenn du sagst, Stress produzieren im Open Water, mach mal ein Beispiel, was kann man da machen? Also wir haben zum Beispiel, wir haben eine Leine, die ist ca. 21 Meter in der Entfernung. Und wir positionieren einen Taucher an die eine Seite, nennen wir das mal A, und die andere ist die B-Seite. Ja? Mhm. So, das heißt, der eine Taucher, der dann Luftgeber sein wird, ist auch in einer Position wie beim Höhlentauchen, nämlich in einer Vorwärtsposition. Das heißt, er wird nicht sehen, wann der Hintermann sein Tauchpartner kommen wird, um ihn nach Gas fragt. So, das heißt, der Taucher B, der dann dementsprechend lostauchen wird, der hat dann im Prinzip, der nimmt einen tiefen Atemzug und versucht mit einem Atemzug zu diesem Tauchpartner zu gelangen. Das heißt, er hält die Leine fest, schwimmt zu diesem Tauchpartner, muss den Kontakt herstellen, um dann dementsprechend das Signal zu geben, er braucht Luft und er erhält dann von diesem anderen Tauchpartner dementsprechend die Gasspende. Das heißt, da ist definitiv ein Stress vorhanden. 29 Meter ist eine große Distanz, vor allen Dingen mit schwerem Gerät. Das ist anders, wenn du nur einen Tank auf dem Rücken hast. Also da hast du oft dann zwei Tanks vom Rücken. Alles ist schwerer, zäher. Du musst gute Flossentechniken beherrschen, um das zu schaffen. Und dann geht es weiter. Zum Beispiel schwimmst du dann 60 Meter hin und her und in verschiedenen Techniken und lernst, wie zum Beispiel du Richtungswechsel und Seitenwechsel durchführen musst. Und das auch noch blind und so weiter. Das heißt, automatisch ist das schon eine Übung, die sehr viel Ruhe braucht, um das zu schaffen auch. Okay. Das ist zum Beispiel nur eine von Übungen. Ne? Ja, klar, aber da ging es darum, mal so ein bisschen das zu illustrieren. Wir reden nachher noch so über so Navigation und so weiter in der Höhle. Gibt es sonst noch irgendwas, was zu beachten ist? Also für mich klingt das jetzt so ein bisschen wie, im Prinzip geht es einfach vor allem darum, Notsituationen halbwegs ruhig zu meistern, Umgang mit der Leine. Dann natürlich, wenn das Licht ausfällt, ist natürlich im Gegensatz zum Open Water völlig dunkel dann. Auch das mit der Dunkelheit dann umzugehen, ist sicherlich spannend am Anfang. Auf jeden Fall, ja. Also genau. Das ist ein großer Teil, ist wirklich auch der Umgang, was wirklich mit wenig Licht oder kaum Licht dementsprechend auch das zu meistern. Ja. Es gibt dann sogenannte Blindmasken, die wir verwenden. Das heißt, die Schüler haben dann automatisch ihre Lampen an. Ja. Die fixieren dann dementsprechend die sogenannte Mainline. Und die erhalten dann von uns eine sogenannte Blindmaske, das ist ein Neoprenschutz, der über die Maske kommt. Ja. Das heißt, automatisch verdunkelt sich deren Umwelt komplett. Ja? Ja. Aber natürlich wir sind so Ton, und wir sehen natürlich alles, alles ist Licht, alles ist hell erleuchtet. Ja. Ja. Also es ist nicht so, wie viele Hörer das vielleicht so meinen, dass das alles nur super dunkel ist, sondern wir haben da richtig gute Lampen dabei. Man kann da wirklich diese Unterwasserwelt auch ausleuchten. Das ist ja das Schöne eigentlich dabei. Ja. Das heißt, also die tauchen dann in dieser kompletten Finsternis mit dieser Maske an der Leine entlang und versuchen halt bei einer bestimmten Zeit wieder da raus zu sein. Ja? Mhm. Also das sind Sachen. Dann auch ein starkes Thema ist definitiv die Kommunikation. Die Kommunikation mit den Händen, die Kommunikation mit den Lampen. Ja, da gibt es spezielle Regeln, Abfolgen und Zeichen, die wir durchgehen. So Blinksignale dann, oder? Genau, das sind dann dementsprechend so Bewegungen, rechts nach links heißt dann Aufmerksamkeit erregen oder eine kreisende Bewegung heißt dann, alles ist okay, alles ist gut. Ja. Und viele, viele Handzeichen werden dann dementsprechend auch erklärt und den Schülern gezeigt und im Laufe des Kurses ständig auch natürlich auch geübt. Ja. Was als Licht werden wahrscheinlich die üblichen LED-Strahler sein oder irgend sowas? Oder also will sagen, sind es elektrische Lampen mit entsprechend viel Batterie oder wird da auch irgendwie andere Lichtquellen verwendet?